herzlich willkommen zum Uncast Episode 555. Langsam wird es interessant. Ja, heute ganz interessante neue Smartphones, die vorgestellt wurden und auch Bekanntmachungen von Firmen. Das ist wirklich mal eine Woche gewesen, die mich einigermaßen wieder begeistert hat. Ja, nachdem es ja lange Flaute war, ja, ist jetzt hier doch einiges los gewesen. Gar nicht so schlecht. Aber vorher habe ich mehrere Sachen noch, bevor ich jetzt hier in diese Themen reingehe. Und zwar einmal Podcast-Probleme durch die Pandemie. Ganz genau, das war ein Thema in der Rios Wochensicht. Ja, das empfehle ich euch. Geht mal zur Rios Wochensicht, denn das ist mir in den letzten Monaten schon sehr stark aufgefallen. Das war schon im ersten Lockdown so, im zweiten Lockdown war es katastrophal. Ja. Und Audio-Podcasts haben offenbar Probleme in der Pandemie, weil die Leute einfach nicht in der gewohnten Tagesablauf sind und deswegen die Audio-Podcasts, Netcasts auch nicht hören. Ja. Also das ist eine interessante Geschichte. Und dann noch ein Nachtrag von letzter Woche, da hatte ich glatt den Link zum Julephone 11 5G IR vergessen. Ja, da ist ja so eine Infrarotkamera dabei, Nachtsichtkamera, und da habe ich total den Videolink vergessen, hier jetzt in den Shownotes drin. Und dann auch noch eine Link-Ergänzung. Ebenfalls, ich glaube, letzte Woche war es ebenfalls, ja genau, da habe ich mich so gefreut, dass der Line Messenger zum direkten Download verfügbar ist. Und ja, was soll ich sagen, der war dann schnell wieder weg, die Seite, auf der man das herunterladen konnte. Allerdings glaube ich nicht beabsichtigt, sondern es gab einfach eine große Design Änderung auf der Line-Seite. Alle Links führen jetzt quasi zu einer Hauptseite und es gibt auch keine deutsche Line-Seite mehr. Ganz interessant. Ich hoffe, das wird nochmal geändert. Deswegen führt auch der Link von letzter Woche nicht etwa dorthin, wo man den Client downloaden kann, sondern einfach nur auf diese Line-Homepage sozusagen. Damit könnt ihr nichts anfangen. Und wenn man von dort jetzt auf Download geht, dann wird auch kein APK mehr angezeigt. Ich habe euch aber den Direktlink nochmal hier in die Shownotes reingesetzt. Von dort könnt ihr direkt die Datei, die APK-Datei herunterladen und installieren. Das ist ein Link auf dem offiziellen Server. Also die Datei ist noch vorhanden. Ja, falls ihr eben keine Google Services habt oder eben über Google das nicht installieren wollt, sondern eben direkt über die Firma. So, dann fange ich mal an mit den aktuelleren Sachen. Und zwar bleiben wir bei Julephone und der Night Vision Kamera. Allerdings nicht die, die in dem Julephone Armor L5G eingebaut ist, sondern die Kamera, die jetzt als Standalone-Cam für die USB-C-Schnittstelle veröffentlicht wurde und die eben nicht nur mit dem Julephone zusammenarbeitet, sondern mit fast jedem Android-Smartphone ab Android 7.0. Diese Night Vision Kamera macht 1080p Videoaufnahmen in Infrarot. Dabei kommt dieselbe Infrarot-Technologie zum Einsatz wie auch bei dem Smartphone von Julephone. Nur dass statt zwei Infrarot-LED-Lichter gleich vier Scheinwerfer dran sind und damit wird es relativ gut ausgeleuchtet, das Bild. Mal grob, wie das funktioniert. Also Infrarotlicht Infrarot wird in einem anderen Bereich abgestrahlt als sichtbares Licht. Ja. Von daher kann man mit Infrarot Sachen sehen, die man eben mit dem normalen bloßen Auge nicht sehen kann. Der Trick hierbei ist, dass mit diesen vier Infrarot-LEDs die Umgebung beleuchtet wird, ja, und damit für die Kamera taghell wird. Für euer Auge bleibt es dunkel, ja, aber für die Kamera wird es taghell. Und somit kann man dann eben schwarz-weiß, aber trotzdem Nachtaufnahmen machen und kann damit auch ja recht ungestört Tiere beobachten, wenn ihr natürlich leise seid, ganz klar, und auch die Umgebung bei Nacht wie am Tag erkennen. Richtig cool. Und diese Standalone-Kamera, die kann man mit einem Clip quasi irgendwo an Rucksack oder an sein Shirt oder irgendwo dran klippen. Ja. Und die Verbindung mit dem Smartphone muss zwar über USB-Kabel bestehen, aber man muss hier den Screen nicht unbedingt benutzen. An dem Kabel ist auch ein Button für eine Fotoaufnahme und ein Button für eine Videoaufnahme zu machen dran. Somit kann man also alles mit an diesem Kabel steuern, kann quasi das Smartphone in der Tasche lassen, Display aus, und damit ist es auch möglich, dass diese Kamera sehr lange im Einsatz ist, ohne dass der Akku vom Smartphone leer wird. Da haben die das anhand von einem Ulay Armor Phone 10 5G getestet. Für 3 Stunden, also 3 Stunden Nutzung, wird nur 10% des Akkus vom Smartphone verbraucht. Und das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Also ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben, 30 Stunden kriegt man da nicht hin, aber ich denke, 15 Stunden werden ohne Probleme möglich sein, und das ist ja mehr als ausreichend, würde ich mal sagen. Oh. Ach, Schluck Kaffee muss sein. ja, die Fotoaufnahmen, die werden nicht zu berauschend sein. Es ist allerdings, wie gesagt, eben diese Special Use Case Kamera, ja, ist eine 2-Megapixel-Kamera. Ja, damit kann man natürlich keine super Auflösungen erwarten, ja, ganz klar. Für Videoaufnahmen allerdings 1080p ist es durchaus normal, durchaus okay. Ist ein Sony Starvis IMX307 Sensor und damit auch ein verlässlicher Markensensor sozusagen und keine, was weiß ich jetzt, skurrile Eigenentwicklungen, die vielleicht gar nicht richtig funktionieren und so weiter. Ja, also im Prinzip ist das äußerst interessant, vor allem weil man dann eben jedes bestehende Gerät nachrüsten kann mit so einer Infrarot-Kamera. Leider habe ich noch ein klein wenig vermisse ich da noch weitere Informationen, was da noch machbar ist. Ich habe ja gesagt, da wird mit den Infrarot-LEDs quasi die Umgebung angestrahlt und das zurückwerfende Licht wird dann eben aufgenommen. Aber wie sieht es aus, ohne dass man diese IR-LEDs einsetzt? Das ist leider nicht gesagt worden oder gezeigt worden bis jetzt. Da muss man dann warten, bis erste Real-Life-Tests quasi gemacht sind. Denn Infrarot könnte ja auch eine Wärmeaufnahme machen. Das habe ich hier jetzt bisher noch nicht gesehen. Da wäre natürlich sehr viele Anwendungsfelder gleich mal weg. Denn wenn man zum Beispiel hier keine Wärmebilder machen könnte, könnte man diese Kamera auch nicht einsetzen, beispielsweise um Isolationslecks oder warmgelaufene Elektrogeräte oder sonstiges schnell zu entdecken. Und von daher wäre das ja mehr oder minder eben nur für die Nachtsicht für unterwegs geeignet. Und da denke ich, ist doch der Einsatz ein bisschen begrenzt. Ja, aber mal gucken, vielleicht ist es ja möglich. Wellenlänge 2 Meter bin leider nicht genau im Bilde, ob das überhaupt dann möglich wäre mit einem Wärmebild in diesem Frequenzspektrum. Mal gucken. Gut, das High-End-Smartphone Realme GT kommt jetzt tatsächlich im März in China, aber es ist angekündigt, dass es auch global ausgeliefert wird später, und zwar definitiv auch in Europa und auch in Deutschland. Nicht schlecht, denn dieses Smartphone verspricht einiges an Leistung, Leute. Das wird eines der schnellsten Smartphones momentan. Und endlich mal wieder ein richtiges Flagship-Phone, das zu einem Preis kommt, dass Samsung und Co. die Ohren schlackern werden. Und seht ihr, das genau das meine ich. Das war auch mal Xiaomi. Ja? Aber jetzt ist es offenbar Realme, die das hinbekommen. Denn das wird zu einem unglaublich günstigen Preis verkauft werden. Zwar ist der genaue Europreis noch nicht in Fassung, ja, aber mal gucken, ich kann es euch mal sagen. Wo haben wir es denn? Ah ja, genau. Also, $465 wird dieses Teil kosten. Und was bisher bekannt ist, ist, dass es mit einem Snapdragon 888 herauskommt. Also schon alleine der Prozessor mit diesem Preis ist schon mal der absolute Wahnsinn. 120 Hertz AMOLED-Screen mit Fingerprint-Scanner unter dem Display. Dann LPDDR5 RAM und UFS 3.1 Storage und 12 GB RAM und 256 GB Storage. So soll das sein, Leute. So ein Gerät für $465. Boah. Geht natürlich davon aus, dass es bei uns keine 465 Euro kostet. Wenn wir Glück haben, 499 Euro. Ich würde eher bis 549 Euro tippen. Ja. Und damit hat man dann wirklich, ja, das Gerät schlechthin. Es gibt übrigens auch noch eine spezielle Variation, die sogenannte Bumblebee mit veganem Leder hinten. Die ist natürlich etwas teurer. Dennoch, etwas teurer ist hier, also fast schon, ja, also ich möchte das fast gar nicht sagen, teurer. Ja. Naja. Also entweder mit Glas hinten auf der Rückseite oder mit diesem Bumblebee veganen Leder. Und auch beides sollen auch ein 64 Megapixel Triple-Kamera-Setup haben. Und hier 65 Watt Charging. Ja. Also man hat hier nicht gegeizt und offenbar auch der Preis extrem gut. Das wird ein Hammer, Leute, das wird ein Hammer. Das wird hier bei mir ganz weit vorne auf die Liste kommen, ja, und mal sehen, wie sich das dann hier weiterentwickelt. Die Ankündigung, dass das in Europa rauskommt, ist wirklich phänomenal. Auch wenn ich, wie gesagt, erwarte, dass zwar das Gerät etwas höher wird im Preis, aber trotzdem, ja, bin ich da begeistert. Ja, Dann mache ich mal weiter hier mit diesem. Ah ja, bleib mal bei Realme. Ja, und zwar die Gaming-Zubehörteile, die in Indien jetzt gelauncht wurden, ist sehr, sehr interessant. Also zunächst mal einen Controller, ja, der. Also, ja, wie soll ich sagen, das ist kein richtiger Controller jetzt, ein Standalone-Gerät, sondern das wird am Display angeheftet sozusagen und bietet dann noch zusätzliche Shoulder-Buttons. Ja. Für die Finger gibt es solche Caps, die man also über die Daumen stülpt, dass das Display die Finger noch besser erkennt und dass man aber auch gleichzeitig nicht mit seinen Fingern hier die Schlieren auf das Bild, auf dem Bildschirm macht beim Spielen. Nervt es mal. Also auch da simple Sachen, die aber recht viel Wirkung haben. Ja, gar nicht so übel. Diese Controller drücken auch mit den, also mit diesen simulierten Schultertasten dann auf eine bestimmte Stelle auf dem Display verlässlich und haben dann eben den Vorteil, dass man das leichter bedienen kann. Wenn natürlich die Software das auch dann unterstützt, sprich an den geeigneten Stellen abfragt, da wird natürlich auch in Zusammenarbeit mit Spieleherstellern dran gearbeitet werden, denke ich. Außerdem gibt es noch für die Gaming-Phones einen Cooling-Backclip mit einem richtigen Ventilator dran, ja, mit einem richtigen Fan, der dann eben die Chips dort kühlt, vor allem die MediaTek-Chips können durch die Kühlung einiges an Leistungen zugewinnen und das bedeutet, man kann hier fürs Gamen richtig gut herunterkühlen. Es wird versprochen, Temperaturen von 53 Grad auf 25 Grad herunterzukühlen mit diesem Lüfter. Außerdem hat der Lüfter auch ein RGB-Licht integriert, sodass es dann eben auch noch fantastisch aussieht. Ja, 24,80 Dollar kostet das Ganze und damit sicherlich auch nicht die Welt. Aber wie gesagt, das sind die Zubehörteile, die in Indien rausgekommen sind. Ob die in Deutschland rauskommen, das kann ich ja hier jetzt noch nicht mal sagen. Mal gucken, vielleicht kriegt man sie international. Okay. Zwischendrin was anderes, ne? Google, ja, ihr kennt ja schon die Geschichte mit, ne? Google-Dienste weg und bei dem einen Dienst, wo ich gesagt habe, da wird, also schon vor Jahren gesagt habe, der muss jetzt endlich weg, ja, weil sonst kann Google nichts Neues mehr bringen. Da haben die besonders lange gebraucht. Ja. Jetzt, aber endlich, ja, ist ja das Ende von Hangouts offiziell besiegelt worden und offiziell verkündet worden, ja. Und Google wäre nicht Google, wenn sie nicht schon das nächste neue X-Projekt am Start hätten. Es nennt sich Google Chat, ja. Und angeblich sollen jetzt, also zumindest ist hier bei einem prominenten Nutzer hier die Meldung aufgetaucht, dass eben jetzt Google Chat eine Meldung aufpoppen lässt hier mit so einem Hangouts-Review und offenbar werden dann die Hangouts-User gebeten, Google Chat dann zu nutzen. Es wird wohl demnächst bei den Leuten aufgehen, diese Meldung. Und dann wird es also auch das Ende nun endgültig besiegelt sein. In der ersten Hälfte 2021 soll eben diese Transition stattfinden. Und letztlich ist dann auch ich glaube, bis Oktober war es, ja, September, nee, September war es, genau, ist dann auch Hangouts endlich Geschichte. Ja, ich weiß, einige von euch werden das vermissen, ganz klar, aber wisst ihr, tote Pferde soll man einfach nicht mehr reiten. Ja, also geht einfach nicht mehr. So, Amazon Music gibt es jetzt offiziell auf Android TV und Google TV. Das dürfte die Prime-User besonders freuen, die aber zum Beispiel kein Amazon Echo-Gerät oder ähnliches haben. Für die hat jetzt Amazon endlich auch den Amazon Music Dienst auf diese Geräte gebracht. Ich hoffe, dass die auch Amazon Music auf die PlayStation bringen werden. Dort vermisse ich das am meisten. Bisher ist dort die einzig vernünftige Musik-App Spotify. Dann kann man nämlich auch im Hintergrund beispielsweise Spotify-Songs als Game-Musik spielen. Ja, das kommt vor allem zum Beispiel aus Spielen wie GTA, richtig cool. Wenn das natürlich auch auf der PlayStation irgendwann ginge mit Amazon Music, wäre das schon eine schöne Sache. Außerdem sollte man nicht unterschätzen, wie viele Leute mittlerweile ihre Multimedia-Sachen über eine PlayStation machen. Und wenn dort eben ein Dienst nicht vorhanden ist, dann gibt es diesen Dienst für die Leute eben nicht. Ja? So ist es. Ja. Gut, immerhin, das ist eine schöne Sache, Android TV und Google TV, allerdings auch schon lange überfällig gewesen. So, Xiaomi Mi 12, da gibt es jetzt erste Gerüchte, wie könnte es auch anders sein. Ne? Das Mi 11 Pro ist noch nicht mal richtig auf dem Markt und schon geht es Richtung Gerüchte zum Xiaomi Mi 12. Da soll der Snapdragon 895 verarbeitet sein. Ja, okay. Und zwar soll das auch, ja, soll noch ein bisschen dauern, also keine Angst, ja, das kommt nicht sofort raus oder so, ja, sondern das wird nur eine ganze Weile dauern. Es wird vermutet 2022 ungefähr, ja, oder kurz vorher. Auch da mal gucken. Ja gut, mehr weiß man jetzt natürlich noch nicht davon. Es geht ja hauptsächlich auch um diesen Prozessor. Aber naja, okay, wie auch immer. Gespannt sein darf man. Jo, Xiaomi Mi Pad 5 ja, ist auch eine heiße Geschichte gewesen diese Woche. Da werdet ihr gleich Bauklötze staunen. Denn es sieht so aus, als ob endlich mal ein neues, vernünftiges Tablet auf den Markt kommt. Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt, ja, weil was sich da so als Tablet auf dem Android-Markt tummelt, da frage ich mich als wirklich manchmal, ob die Designer oder wer dafür auch verantwortlich ist, die Ingenieure, überhaupt kapieren, was so ein Tablet überhaupt ist. Ja, also statt ja, das bessere Leistung als bei den Smartphones. Ich meine, man hat ja auch wesentlich mehr Platz, dann könnte das Ding auch wesentlich mehr Power haben als ein Smartphone. Statt mehr Power zu haben, haben die lächerlich wenig im Vergleich zu normalen, modernen Smartphones. Ja? Und da frage ich mich jetzt manchmal, wissen die eigentlich, für was so ein Tablet eingesetzt wird? Ja? Keine Ahnung, also offenbar nicht. Ja, sonst würden die so einen Mist nicht machen. Aber hier das MyPad 5, das ist wirklich interessant. Das hat nämlich erstmal, um langsam anzufangen, ja, ein 2K 144 Hertz Screen, ja, und 480 Hertz Touch Sampling Rate. Das heißt, das Teil ist, Achtung, gamingfähig mit Gorilla Glass 5. Hat eine 20-Megapixel-Kamera und eine 13-Megapixel-Weitwinkel-Makro-Linse. Ah, nicht schlecht. Und zwar auf der Rückseite. Das heißt, man kann tatsächlich vernünftige Aufnahmen machen mit dem Teil. Ein Tablet, wo man richtige Aufnahmen machen kann, richtig gute Aufnahmen. Das ist ja Wahnsinn. Wer kommt auf so eine Idee? Das ist unglaublich. Natürlich gibt es eine Front-Facing-Kamera, ja, logisch, dürfte ja klar sein. Und ist aus Aluminium, ja, ich will es ein bisschen spannender machen. Ein Snapdragon 870 ist zwar nicht der schnellste Prozessor, den es momentan gibt, aber 8 GB RAM und 128 GB Storage. Da muss man ja schon froh sein bei einem Tablet, ja. Für $619, was okay ist. Eine Version mit 8 GB und 256 GB Speicher für $666. Und jetzt kommt ein richtiges Tablet, Leute. Ein echtes Tablet. 12 GB RAM und 512 GB Storage. So muss das sein. $774 ist zwar nicht ganz günstig, beziehungsweise nicht ganz billig, aber günstig genug, dass man sagen kann, okay, endlich mal ein Tablet mit Leistung. Ja. Aber wir sind noch nicht am Ende. Jemand bei Xiaomi hat sich tatsächlich Gedanken gemacht und hat gedacht, Moment mal, also das Teil kann man vielleicht für Spielen benutzen. Das Ding wird vielleicht auch im Business-Bereich benutzt. Ja, und das ist auch momentan vielleicht interessant für High-End-User. Okay, also Moment. Wir machen eine Version mit 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher. Da kann ich nur eins sagen. Vielen Dank, Xiaomi. Endlich mal jemand, der das kapiert hat. Ja, kapiert hat, dass ein Tablet eigentlich ein Notebook-Ersatz sein sollte. Ja, und kein aufgepimptes Handy. Ja, oder was heißt aufgepimpt? Im Gegenteil, abgespecktes Handy mit großem Display. Ja, also, das ist mal was. 60 GB RAM, 1 TB Speicher, $851. Auch nicht so schlecht. Ja. Und dann hat man eben schon was, mit dem man was anfangen kann. Ja? Also das könnte der Mittelpunkt werden von dem modernen Zuhause. Ja? Da Bluetooth-Tastatur und Maus dran und zack, man hat seine Workstation auf dem Tisch überall, wo man haben möchte. Ist das nix? Coole Sache. Ja? Wahnsinn. Das MyPad 5 dürfte damit auf Anhieb zu den interessantesten Tablets oder zu dem interessantesten Tablet überhaupt werden. Mal gucken, wann das dann eben rauskommt und ob das dann auch tatsächlich in dieser Form es auf dem Markt schaffen wird. Ich bin sehr begeistert, wenn sich das bewahrheiten würde. Würde mir das wahrscheinlich noch sogar noch ein Loch in die Finanzkasse reißen, denn ja, da wäre ich wohl, da könnte ich mich wohl nicht mehr zurückhalten, vor allem auch der Desktop-Modus, der hier in Screenshot schon hier gezeigt wird, muss ich sagen, ja, supi, so möchte ich das haben, cool. Alright, also das nächste. Qualcomm wird verantwortlich gemacht in einer Klage für die hohen Smartphone-Preise. Ich habe euch ja das schon gesagt, eben aber schon mal angedeutet wieder. Das Problem mit den teuren Smartphones, ehrlich gesagt, ob da Qualcomm wirklich hauptsächlich dafür verantwortlich ist, mag ich noch zu bezweifeln. Ich könnte sowas, solche Firmen wie Realme, das neue Gerät, das GT eben, nicht für $465 rausbringen, ja, wenn es an Qualcomm liegen würde, weil die haben auch einen Qualcomm-Prozessor verbaut, den 888, ja. Also irgendwo, da kann es wohl nicht so arg dran liegen, ja, aber es ist wohl mit ein Grund, warum viele die Preis erhöht haben, weil es ist ja nicht akzeptabel, dass man vielleicht mal ne, weniger Gewinn macht, sondern muss ja alles doppelt und dreifach weitergegeben werden. Und wenn dann eben so ein Chip, was weiß ich, eben entsprechend teuer wird, ja, oder die Lizenzen eben entsprechend teuer werden, dann muss man das natürlich auch sehr direkt weitergeben an die Kunden. Und dann haben wir das Problem, dass eben die Geräte, zumindest von den namhaften Anbietern, die sich offenbar denken, ja, wir können uns das schon leisten, die Leute, die kaufen auch schlechtere Qualität für mehr Geld, ja, und dann machen die das. Und da sind sie traurigerweise auch teilweise auch richtig mit dieser Annahme. Ja, das muss man leider sagen. Ja, Leute fallen immer wieder drauf rein, auf Namen und auf Vorstellungen, was denn sein kann und was denn nicht sein kann. Ja, Dabei kann es im Technikbereich kann eigentlich alles sein. Ja, und man sollte eher zurückhaltend sein bei zu teuren Angeboten, denn dann kann was nicht stimmen. Ja. Und so kommt es eben zustande, dass eben die Smartphone-Preise stark angezogen sind. Aber jetzt wird hier, wie gesagt, in diesem Gerichtsverfahren, das bereits läuft, Qualcomm direkt verantwortlich gemacht für diese hohen Smartphone-Preise. In Großbritannien wurde diese Klage erhoben von der Konsumentenvereinigung Which. Und die haben eben diesen Lawsuit, wie sich das nennt, also diese Gerichtsverhandlung oder diesen Prozess angesetzt oder eingereicht gegen Qualcomm. Und da wird sich jetzt ein Gericht damit beschäftigen müssen. Und zwar durchweg die Smartphones, also nicht gebunden an irgendeine Marke, sondern durchweg soll eben Qualcomm dafür verantwortlich sein, dass die Preise so hochgeschnellt sind. Naja, wie gesagt, ich bin nicht ganz überzeugt, aber wenn dieser eine Grund schon mal ausgemerzt wäre, dann wäre das ja schon mal eine gute Sache. Dann hätten die Firmen zumindest keine Entschuldigung mehr dafür, warum sie ihre Sachen so teuer machen. Ja. Wenn es nicht sein muss. Ne? Okay, Xiaomi bringt übrigens noch was anderes. Ein sogenanntes Foldable Smartphone. Ja, soll im März sogar schon herauskommen. Wenn das stimmen würde, wäre das eine kleine Sensation. Es ist ja schon bekannt gewesen, dass Xiaomi wohl an sowas arbeitet, aber wenn das jetzt noch im März herauskommen würde, in China natürlich, wäre das eine interessante Geschichte, auf jeden Fall. Angeblich soll sich das ein bisschen anders verhalten wie normale Foldable Phones, also statt hier nur an einer Stelle sich einzuklappen, soll das hier an zwei Stellen quasi, je nachdem, wie man es hält, oben oder unten, beziehungsweise rechts oder links, einklappbar sein, sodass man dann eben ein relativ kleines Smartphone hat. Wenn man es ausklappt, hat man dann eben ein kleines Tablet, sagen wir mal. Ja. Ja. Genau, ein kleines Smartphone, ein kleines Tablet. Hm? Naja. Aber es ist zumindest mal eine interessante Designgeschichte. Ja, sieht meiner Meinung nach auch sehr cool aus, wenn das zusammengeklappt ist. Und zumindest mal nicht komisch, wenn es auseinandergeklappt ist, wenn es aufgeklappt ist. Ja. Bei diesem Fold, das sieht alles so komisch aus. Ja, vor allem dieser abgenutzte Streifen in der Mitte dann. Ja. Wenn es aufgeklappt ist und wenn es zugeklappt ist, dann ja, was, dann hat man ein Brikett oder sowas, keine Ahnung. Aber hier wird es auf jeden Fall definitiv besser gelöst. Naja, mal sehen, was daraus wird und was dann auch für technische Daten natürlich vorhanden sind, da weiß man noch gar nichts davon. Das wird auch sehr interessant. So, nochmal kurz am Rande, das Galaxy A32 4G wird jetzt offiziell ausgeliefert und zwar mit einem MediaTek Helio G80, 64 Megapixel Kamera und 90 Hertz Display. Und stellt euch mal vor, MediaTek, das sind bei mir die Überflieger 2020 und auch 2021 scheint es bei denen auf diesem Kurs weiterzugehen. Stellt euch mal vor, wer hätte das gedacht, ein MediaTek-Chip in einem Galaxy-Smartphone von Samsung. Abgefahren, ja. Coole Geschichte, Wahnsinn. Ich bin ja bekennender MediaTek-Fan und damit freut mich das natürlich. Klar, der Helio G80 zeigt, dass dieses Gerät natürlich absolut Midrange ist, ja, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, heißt es auch, man sieht, mit MediaTek geht es bergauf, wenn schon Firmen wie Samsung diesen Chip einsetzen. Huawei. Und die ist ein bisschen still geworden. Naja, sagen wir mal, still geworden in dem Sinne von was wirklich Interessantes berichtet wird. Klar, die Medien berichten jeden Tag, kommt irgendeine Meldung, armes Huawei hier, armes Huawei dort, und die sind zum Untergang verdammt, das ist das Ende von Huawei, ja, das hört man jeden Tag, ne? Schon seit jetzt über einem Jahr hört man das jeden Tag, wunderbar. So langsam, ne? Wie heißt es immer, totgesagte Leben länger, ja. Und es scheint auch für Huawei zu gelten, denn statt hier jetzt sich zurückzuziehen und zu jammern, geht Huawei voll rein und erschließt sogar neue Märkte. Zum Beispiel, was Elektroautos anbetrifft. Nein, die machen nicht etwa jetzt ein System für die Bordelektronik oder für das Smartphone mit dem Elektroauto zu verbinden, nee, sondern die bauen ein Elektroauto, Leute. So einfach geht es, ja. Man könnte fast meinen, die hätten jetzt so den Mittelfinger Richtung Pazifik ausgestreckt, ja, so. unter dem Motto, seht ihr, wir können machen, was wir wollen. Yay, so sieht's aus. Und tatsächlich sieht es wohl so aus, als ob eben Huawei in den Elektrofahrzeug-Business einsteigt und hier ein neues Fahrzeug entwickeln möchte, voll und ganz. Das wäre nicht sehr verwunderlich. In China kann man sowas machen, denn dort haben die Firmen noch Perspektiven. Ja, das heißt, die müssen dort nicht unglaublich hohe Hürden überspringen, um überhaupt sowas zu starten, sondern da wird es zusammengeschlossen mit ein paar Zulieferern und dann wird das Teil gebaut und Ende Gelände. Ja, so ist es. Und man sieht also, dass es weitergeht. Zwar hat Huawei der Huawei-Sprecher das erste Mal dementiert, aber es scheint so gut wie sicher zu sein hinter den Kulissen, dass es trotzdem eben anfängt. Ob dann das Fahrzeug tatsächlich unter dem Namen Huawei erscheint oder unter einer anderen Marke, die dann eben aus dem Boden gestampft wird, ja, das wird sich zeigen. Aber ich denke, wunderbar. Und ja, vermutlich wird es niemals europäischen Boden erreichen, dieses Elektroauto. Sehr schade eigentlich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass auch da dann vielleicht bessere Technik erschwinglicher sein wird als bei so manch anderen. Black Shark 4, da wird es momentan heiß, denn die Firma haut hier die Lager voll mit den Black Shark 4 Geräten und ist bereit für den Start dieses Gaming-Smartphones. Da habe ich ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet. Dieses Black Shark kommt auch mit dem 870er Chipsatz, übrigens dasselbe, was im Xiaomi MiPad 5 eingebaut werden soll. Das zeigt auch, wenn es nicht der 888er ist, der 870 ist auch für Gaming gut geeignet. Ja. Und auch das Gerät hat LPDDR5 RAM mit UFS 3,1 Flash-Speicher und gibt es dann entsprechend auch in hohen Ausstattungsvarianten 12 GB RAM und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann hier erwarten, dass auch genug Leistung vorhanden ist. Preise sind leider noch nicht bekannt gesichert, aber auch hier denkt man auf jeden Fall daran, dass es erschwinglich sein wird, so wie sich das eben auch für diese Firma gehört. Cool. LastPass auf Android, weniger cool. Die haben nämlich jetzt wegen ihrer kostenfreien Freemium-Modell, ja, 7 eingebaute Tracker drin, Leute. Es ist äußerst bedenklich für eine Passwortverwaltung, ja, dass die Tracker integriert hat. Das ist überhaupt nicht gut. Eine deutsche Security-Firma, Exodus, hat darauf hingewiesen und auch hier das eingehend untersucht und eben diesen 7-Tracker festgestellt in der Android-App. Ja. Und es wird empfohlen, LastPass nicht zu nutzen. Diese Firma warnt davor, vor LastPass, eben wegen diesen Trackern. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, also mich würde das sehr, sehr, sehr stutzig machen. Alternativen, die beste, klar, KeePass X gibt es auf verschiedenen Plattformen, auf allen Plattformen, ja. Auch auf Android, natürlich, ganz klar, aber auch auf macOS, Linux, Windows, überall. Ja, also, und zwar kompatibel. Ja, und dann heißt das eben, dass ihr von überall auf eure Passwortdatenbank auch zugreifen könnt. Cool. Außerdem könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das in eure eigene gesicherte Cloud legt. Natürlich ist diese Datei auch gesichert. Ihr könnt für diese Datei zu entschlüsseln nicht nur ein Passwort verwenden, sondern zusätzlich auch noch eine Entschlüsselungsdatei. Ja. Und somit, dass selbst wenn Passwort und Datei bekannt ist, dass die Datei trotzdem noch so lange sicher ist, bis eben auch diese Schlüsseldatei vorhanden ist. Außerdem gibt es bei den neuen Versionen natürlich auch die Möglichkeit für YubiKeys beispielsweise einzusetzen, die neueren, YubiKey 5. Und damit ist es dann eben noch stärker abgesichert. Also, das ist dann wohl die logische Alternative, LastPass mit Tracker. Also, ich weiß nicht. Nö, nö, nö. Noch jemand möchte übrigens mit einem Foldable Smartphone punkten. Und zwar bald. Ihr werdet es nicht glauben. Honor. Ja, Honor, genau. Die Firma, die sich von Huawei getrennt hat jetzt. Das Honor Magic soll ein neues Folding Smartphone werden. Und das ist wirklich eine Hammer-Nachricht, meiner Meinung nach. Ja. Ich bin perplex gewesen. Ja. Wie kommt das? Ja. Unglaublich. Konnte es gar nicht verstehen. Und ich weiß nicht, wo sie dieses Gerät herausgestampft haben, und wo die überhaupt das Geld haben, um das zu finanzieren. Es wird wohl mit einem Dimensity 1200er Chipsatz kommen oder einem Snapdragon 888. Wird man mal sehen, was da dann genommen wird. Ich hoffe ja auf den Dimensity-Prozessor von MediaTek. Aber nach wie vor ist es sehr, sehr interessant. Und Honor haut hier auf die Pauke mit sowas, weil ein Folding-Smartphone, das ist echt ein Risiko. Und das in dieser Situation, die scheinen große Geldgeber zu haben. Huawei. Das Honor V40 übrigens ist ebenfalls jetzt offiziell für den internationalen Markt bereit. Der Release steht kurz bevor und auch bei dem V40 soll ein MediaTek-Chipsatz eingesetzt werden, nämlich der Dimensity 1000 Plus, 4000 mAh Akku, dann Hauptkameras mit 50, 8 und 2 Megapixel, ein 6,72 Zoll Display, und eben 8 GB RAM, 128 GB bzw. 256 GB Storage. Android 10 wird drauf sein, Dual-SIM und eine 16-Megapixel Front-Facing-Kamera mit Time-of-Flight-Sensor, In-Display-Fingerprint-Scanner und USB-C dürfte ja klar sein. Ne? 5G-Empfang mit dran und yep. Damit auch 66 Watt übrigens Supercharge, Fast Charging und 50 Watt Wireless Charging. Also da geht schon was richtig gut. Man sieht also, bei Honor tut sich was. Und natürlich kommt das Honor auch auf meine Liste. Ja, ganz klar. Erstmal, mal schauen, wie sich, was da noch kommt. Und leider, für mich leider, aber für manch andere wird das eine sehr positive Nachricht sein. Die internationale Version wird mit Google Services kommen. Das scheint jetzt absolut festzustehen. Leider wird man keine Möglichkeit haben zu sagen, nein, ich möchte keine Google Services haben. Aber ja, für die, sag ich mal, für den Massenmarkt dürfte das auch uninteressant sein, ob man dann eine Möglichkeit hat, das zu verhindern. Aber naja, okay, gut, was soll's. Mal gucken. Letztendlich kommt es auf die Liste, wird es aber sehr, sehr schwer haben gegen das Realme GT auf jeden Fall. Ja, hier noch was kurz, und zwar Samsung hat jetzt sich bereit erklärt für seine Galaxy-Geräte, die neuen Galaxy-Geräte, mindestens 4 Jahre Security-Updates zu liefern. Damit geben sie ein Jahr mehr, als Google das für seine Geräte bisher getan hat. Sicherlich ein guter Move, ja, sage ich mal, weil das doch viele Leute immer wieder beunruhigt. Ja. Huawei P50, weil wir eben schon von den Google Services gesprochen haben, wird das erste Smartphone sein mit Harmony OS von Grund auf, ja, also out of the box mit Harmony OS. Zumindest mal in China. Keine Ahnung, ob das auch bei uns so kommt oder ob bei uns dann nur die Google-freie Android-Version drauf ist, ja, da muss man auch mal schauen, aber ich bin guter Dinge, dass man da zumindest dann in absehbarer Zeit ein Update bekommt, vielleicht ist es ja auch bei uns mit Harmony OS und da hätten wir endlich noch ein drittes Betriebssystem, ja, das sehr stark auf Android basiert, ja, aber immerhin hätten wir ein unabhängiges System von Google. So, Lenovo Legion Gaming Phone wird auch noch diesen Frühling auf den Markt kommen, ja. Also von allen Gaming Phones war das Lenovo immer das, naja, sag ich mal, schwächste, ja. Aber offenbar hat da Lenovo auch gelernt. Das neue soll jedenfalls mit Snapdragon 880er Chipsatz kommen und bis zu 16 GB RAM LPDDR5X haben und damit natürlich ganz weit vorne mit dabei sein. Auf jeden Fall mit AMOLED-Screen und 144 Hz Refresh Rate, also Bildwiederholfrequenz, 5000 mAh Akku und damit dürfte das auch bei den Smartphones, bei den Gaming-Smartphones ziemlich weit oben mitspielen. Mal gucken, bin schon auf die Benchmarks dann gespannt, wenn man einen Vergleich hat zu den Mitbewerbern, dann wird es auch tatsächlich was bringen. So, zu guter Letzt, das Nubia Red Magic 6 hat, da ist jetzt die Rückseite bekannt geworden, offiziell, ja. Ich hoffe nur, dass das wirklich so mal rauskommt, dieses Gerät, so in diesen Farben, in denen es auch gezeigt wird, nicht, dass es nur so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Kamera-Gag ist, ja, um das ein bisschen peppischer darzustellen, sondern das sieht mal irgendwie anders aus, ja. Coole Farbübergänge von Pink nach Blau, ja, mit schönem Dithering, ja, und einem Muster hinten drauf, ja, unterbrochen in der Mitte von schwarzen Balken mit der Aufschrift Red Magic und oben dann in einer Reihe von, quasi von oben nach unten in einer Reihe, die drei Kameras, die eingebaut sind. Leute, das ist genial. Das gefällt mir so gut. So gut, Wahnsinn. Ich hoffe nur, dass auch die technischen Daten dann entsprechend gut sind, auch der Preis stimmt. Ja. Da kann man jetzt noch wenig sagen. Hier mit den Preisen logischerweise. Offenbar soll das in zwei Versionen geben, Red Magic 6 und Red Magic 6 Pro. Ja. Mit einem OLED-Display und 165 Hertz Bildwiederholfrequenz und eine Sampling-Rate von 480 Hertz. Das hört sich fast nach Gaming-Smartphone an. Snapdragon 888 Chipsatz und 4500 mAh Akku mit 120 Watt Fast Charging. Boah, Wahnsinn. So, Moment, ich stecke mal kurz das Gerät ans Ladeteil, Netzteil. Okay, ich bin fertig. Ja. Wahnsinn, cool. Und ja, mehr weiß man leider noch nicht, offenbar. Wichtig wäre natürlich auch die RAM-Ausstattung, ganz klar. Aber ich schätze mal, dass sie sich auch da nicht lumpen lassen werden. Wäre sehr schade um das Gerät. Huawei App Gallery hat seine Zahl der App-Distributionen in einem Jahr verdoppelt. Ja, und bevor ihr jetzt sagt, naja, die hatten ja vorher nichts. Von wegen. Die hatten ziemlich viel. Ja, also wenn man jetzt länger als ein Jahr zurückguckt, da hatten die schon ein bisschen was. Ja. Und das dann verdoppelt, muss man schon sagen, wow. Es geht also hier nicht um die Zahl der Downloads oder so. Die sind durch die Decke geschossen, die App Gallery Downloads. Ja. Da gibt es absolut nichts dran zu deuteln. Es geht hier um die Angebote von Apps auf der oder in der App Gallery. Ja. Und dort sind jetzt auch sehr viele prominente Vertreter. Also alles ist dort, von der Tagesschau, von tagesschau.de, ja, bis zu Aquamail, ja, also so vieles, wo man es gar nicht gedacht hat. Stellt euch mal vor, selbst die offizielle Personalausweis-App der Bundesregierung ist auch auf der Huawei App Gallery. Cool! Das finde ich mal richtig schön. Also da braucht man mittlerweile keine Angst mehr zu haben. Dort ist wirklich sehr, sehr viel zu finden und der kleine Rest geht meistens auch über APK-Direktinstallation oder über die Petal Search. Ja, einfach die App eingeben und dann findet ihr auch entsprechend die Apps zum Installieren. Also ich habe zwar hier zum Beispiel den Link zur App Gallery, zur APK von Line direkt gesetzt, ja, aber natürlich kann man auch über die Petal Search gehen, ja, und kann dort dann eben die Line App finden über einen App Store, ja. Da gibt es ja verschiedene App-Stores, die eben mit der Petal Search App abgefragt werden können. Und somit kann man dann ganz leicht diese App auch installieren. Ja? Also ich finde es richtig cool. Ja? Wenn ich jetzt hier mal gucke, also ich gebe jetzt hier Line ein und wähle dann Apps aus. Ja? Und dann gibt es zum Beispiel die Line App auf dem bei APK Pure beispielsweise, aber auch bei Aptoide, ja, die Lite-Version bei Aptoide, ne, ist also durchaus auffindbar. Und ich gucke mir gerade mal an, ja, das ist auch die neueste Version momentan, die Version 11.2.1. Jupp, so sieht's aus. Cool, also ihr seht, es geht, alles wunderbar, man kriegt die Apps über Petal Search, null Problemo. Und deswegen, wer hat Angst vor den fehlenden Google Services? Niemand. So, weiter geht's. Letzte Nachricht, die ich hier drin habe, ist das Python-Jubiläum. Eigentlich wollte ich das hier gar nicht vorlesen im Uncast. Oh, ich mach's trotzdem mal. Egal. Haben wir das abgegrast, ja. Wenn es auch nur am Rande passt. Ne? Python-Jubiläum, 30 Jahre Python. Wahnsinn. In der letzten Zeit hat sie ja sehr an Popularität gewonnen durch den Raspberry Pi und jetzt auch durch den Pi Pico, der eben in Python bzw. MicroPython hier grundsätzlich zu programmieren ist. Da ist der absolute Wahnsinn. Und aber 30 Jahre ist die Sprache alt. Oh Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so alt ist. Aber das sieht man auch, wie langwierig so eine, das ist, wie so eine Sprache sich irgendwie durchgesetzt hat. Ja, man muss so überlegen. Ne? Noch, also Python hat sich zwar durchgesetzt, aber noch ist es nicht die Sprache schlechthin. Also solange noch Leute in Java programmieren, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ja, kann man nicht sagen, dass Python sich durchgesetzt hat, weil eben ja auf der Android-App-Basis beispielsweise, die ist aus Java, ja, und das ist schon ziemlich traurig und meiner Meinung nach war das damals ein riesiger Fehler von Google. Die hätten das auch geschafft mit Python als Basis, ja, unendlich viel besser. Furchtbar Java, ja, klar, ein Java-Entwickler wird mir da wahrscheinlich widersprechen, weil er das eben kennt, ja, aber ich habe eigentlich sehr, sehr viele Programmiersprachen grundsätzlich gelernt, ja, und mir gefällt immer noch am besten Lisp, ja, dann Python, dann C und dann der Rest, ja, und zwar C, nicht C++, okay? Ja, so ist es. Komisch, gell? Hm. Ja, irgendwo ist übrigens noch Basic. Ne? Ich mag Basic. Ja, aber natürlich. Ja. Ihr kennt es ja mit dem Ruf. Ne? Dabei finde ich das gar nicht so schlecht. Basic, bin einen vernünftigen Compiler. Ja, und man kann wirklich das anfangen. Nun denn, aber Python ist trotzdem allem ein Phänomen. Und ich bin froh, dass es ein bisschen nach oben gearbeitet hat. Ja, es wird zwar in vielen Listen als Programmiersprache Nummer 1 gezählt, allerdings, wie gesagt, kann ich das noch nicht ganz nachvollziehen, weil eben die Apps oft in Java geschrieben sind. Wenn sie etwas näher sind, ist es meistens C++. Ja. Und naja, okay. Aber wie gesagt, ich finde Lisp ist bei mir immer noch das Nonplusultra und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ja. Lisp ist das Beste. Ja. Okay, ja, man kann drüber streiten. Und Python ist das Zweitbeste. So, dann komme ich mal zur App der Woche. Und zwar passend zu dem, was ich auch in der Rios Wochensicht übrigens euch gesagt habe. Ich bin ja mal auf Mastodon gegangen. Ja, ich habe von Twitter wirklich schon Jahre die Schnauze voll. Ja, und trotzdem suche ich immer Communities, bei denen man, sage ich mal, meine Interessen auch ja, findet, ohne dass ich den ganzen diese ganze schädliche Umgebung mitmachen muss. Ja, ja, ich weiß, ne? Genau. und da bin ich auf Mastodon gekommen. Mastodon gibt's schon relativ lange, ja. Aber ich bin überrascht, wie genial. Also, sag mal, das ist Twitter, so wie es eigentlich immer sein sollte. Ja, und nie war. Mehr dazu hört ihr in der Rios Wochensicht. Schon die zweite Empfehlung diesmal, ja. Also, Krise der Podcast in der Pandemie und Mastodon statt Twitter. Ja, deswegen unbedingt die Woche. Müsst ihr unbedingt die Rios Wochensicht hören. Und dazu passend die App der Woche. Tusky, ne? Geschrieben. Tusky Mastodon Clients kriegt ihr auf F-Droid und auf Google Play, also einmal mit Google Services und einmal komplett ohne Google Services. Und zwar voll funktionsfähig, ganz klar. Dieser schöne kleine Client kann alles, was ihr euch nur wünschen könnt. Da könnte sich so mancher Twitter-Client noch eine Scheibe davon abschneiden. Umfangreich, schön, übersichtlich. Ja, man kann auch einen Dark-Mode auswählen. habe ich natürlich gleich abgewählt, ganz klar. Und hier hat man auch übersichtlich, aber auch anpassungsfähig, ja, die Aufteilung, also den Homefeed mit den von den Followern, also von den Leuten, die ihr followt, ja, eure Notifications und dann der lokale Feed von dem Server. Ja, da gibt es nämlich Unterschiede. Wie gesagt, in der Rios Wochensicht hört ihr nicht mehr davon. Und den Federated Feed, also quasi der weltweite Mastodon Feed, ja, der dann eben auch hier angezeigt werden kann, auswählbar ist. Ja. Euer Profil könnt ihr hiermit bearbeiten, wunderbar. Und es wird auch richtig angezeigt, auch wenn ihr das zum Beispiel in der Mastodon-App gemacht habt, im Web. Der App, ich meine im Web natürlich, ganz klar. Da könnt ihr auch Lesezeichen ablegen hier in dieser App. Ihr könnt Entwürfe speichern, ihr könnt Beiträge planen, dass die zu einer bestimmten Uhrzeit abgesetzt werden. Wie genial ist das denn? Ja? Und ihr könnt auch einstellen, welche Ankündigungen ihr oder beziehungsweise welche Notification ihr bekommt. Sehr viele Sachen sind einstellbar. Ihr könnt den Emoji-Stil einstellen, die Schriftgrößen natürlich. Ihr könnt auch wählen, ob ihr GIF-Avatare animiert sehen wollt oder eben nicht, ja. Wo die Links geöffnet werden. Ihr könnt auswählen, wo die oder welche Tabs beispielsweise gespeichert werden was ihr angezeigt bekommt, ja. So viele verschiedene Sachen, das ist unglaublich. Müsst ihr nicht ändern, aber ihr könnt alles ändern. Und das heißt, dass ihr die App auch so einstellen könnt, dass ihr auch für eure Nutzung das anpassen könnt. Richtig cool. Und auch wenn ihr so einen Beitrag schreibt, ja, könnt ihr hier auch dann Bilder anhängen oder gleich ein Foto machen, eine Umfrage starten. Ja, ihr könnt auswählen, ob diese Posts öffentlich, ungelistet oder nur für eure Followers gezeigt werden oder nur für die Leute, die per Ad Reply erwähnt sind, also quasi private Nachrichten sozusagen. Ja. Ihr könnt Inhaltswarnungen machen, das heißt zum Beispiel, ihr könnt oben einen Einleitungstext schreiben, einen Einleitungssatz und unten drunter dann den Text erstmal verstecken, bis man draufklickt, ja. Ja, also zum Beispiel Super Bowl-Ergebnisse wäre das eine coole Sache. Ja. Ihr habt hier dann eben auch die Auswahl für die Emojis, logischerweise sehr viel und sehr gut, auch meiner Meinung nach angeordnet, wunderbar. Und ihr könnt auch hier einen direkt bei der Eingabe auch planen, wann eben dieser Tweet verschickt werden soll. Denn was bei Twitter ein Tweet ist, ist bei Mastodon ein Tweet. Ja, übrigens ein super schönes Maskottchen, das dieser Elefant, ja, macht sich sehr, sehr cool. Und ja, lustig. Cool. Und damit seid auch ihr gerüstet dann für im Mastodon-Universum loszulegen. Ich bin übrigens bei Fostodon. Fostodon.org. Ja, das ist ein Mastodon-Server mit speziellen Regeln, nämlich strengen Regeln und auch mit Schwerpunkt freie und Open-Source-Software. Ihr könnt mich aber von jedem Mastodon-Server aus erreichen. Einfach @rio@fostodon.org. Ja, @rio@fostodon.org. Und dann könnt ihr, wie gesagt, von jedem Mastodon-Server, der euch zusagt, das nehmen. Wie genau das funktioniert, hört ihr auch nochmal in der Rio-Session. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die wiederum in eurem Podcast-Player müssen die irgendwo sein zum Ausklappen. Ja, und dort unten, ganz unten, ist der Link zu der Netcast-Community. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. drawings, rules, and world.